Und insofern ist das auch eine gute Überleitung, deine Frage zum nächsten Punkt. Insofern soll die konstruierte Situation in einer von der kapitalistischen Zeitökonomie durchtakteten Alltag der spektakulären Warengesellschaft kurzzeitig Räume mit einem eigenen Zeitgefüge entstehen lassen und eröffnen. Die dahinterstehende Idee ist die, dass sozusagen eine Enttäuschung, der dinghaft gewordene Schein, also der sich in Sachen realisiert hat, der kapitalistischen Produktion, diesen Schein gilt es ein Stück weit aufzubrechen. Das erzeugt aber eine Enttäuschung in dem doppelten Sinne. Die Täuschung, dieses Schein, wird entgegengesetzt, Enttäuschung, aber gleichzeitig ist es auch eine Enttäuschung im anderen Sinne. Deshalb entlarvt die konstruierte Situation zum einen den Alltag im Kapitalismus als eben nicht als Naturnotwendigkeit, sondern als einen gemachten Alltag. Und die vermeintliche Naturhaftigkeit des gesellschaftlichen Seins, dieser wirkmächtige Schein, löst sich zumindest kurzfristig in einer konstruierten Situation, also ist die Idee, kurzfristig soll dieser Schein sich auflösen. Das eigene Handeln tritt in dieser konstruierten Situation dem Handelnden eben dann nicht mehr als eine fremde Macht gegenüber, wie in einer dinghaft gewordenen produzierten Ware, sondern eben soll eine kurzfristige Durchschaubarkeit und in dieser Durchschaubarkeit eben auch eine Subjektwertung des Handelnden passieren. Aber eben dass die Gesamtgesellschaftlichkeit nicht umgewälzt wird und das vielleicht nur eine kurzfristige ein Überschießen aus dieser wahren Form ist, das ist gleichzeitig auch eine Enttäuschung, weil es eben nur so kurz ist. Das enttäuscht, dass ich mein Leben eben nicht als geschichtswirkendes Subjekt in die Hand nehmen kann. Das wird mir in so einer Situation dann klar und ich bin davon dann enttäuscht. Die konstruierte Situation soll insofern ein Experimentierfeld sein als Erforschung für ein mögliches kollektives revolutionäres Handeln zum einen und zum anderen stellt eben, wie ich gesagt habe, diese kurze Dauer und die örtliche Begrenztheit ist auch noch ganz wichtig, des bewussten Erlebens eine Enttäuschung dar, ähnlich dem Erwachen aus dem Drogenrausch, oh, das war ja gar nicht real, was den Situationisten eben kein unbekanntes Phänomen war, das Erwachen aus dem Drogenrausch. Und bei dieses Ausloten dieser Experimentierfelder tritt nun ein zweiter wichtiger Begriff hinzu, das ist der Begriff des Umherschweifen, Deriv, nannten die Situationisten das. Das Umherschweifen ist zunächst, kann man zunächst so kurz charakterisieren, als eine kollektive, organisierte Erkundung unentdeckter Nutzungsmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Städte, Architektur und so weiter. So ist es zunächst mal bei den Situationisten und der Vorläuferorganisation, den Lettrischen, entstanden, als ein bewusstes, strategisches Durchqueren der kapitalistischen Umwelt, die damit gleichzeitig erforscht werden soll.